Moment. Ah. So ein richtiger Einläuter für die Aufnahme. Moment, Prost, Stößchen, hallo und wunderschön. Stößchen. Wo war denn das? Wo war denn dieses Stößchen? Ach, das ist bestimmt in irgendeiner. Ah, das perlt. In irgendeiner Fernsehserie, glaube ich, oder irgendwo war das, ne? Stößchen. Ich kenne nur Käffchen Heinz. Das ist Kerkeling irgendwie. Wie heißt das? Ich hatte dir auch so ein schönes Bild geschickt, ne? Ja, ja, habe ich gesehen. Ich kann nicht schlafen. Hab ich gleich so an Klaus gesagt. So, ja. Erwin, ich kann schlafen. Das Böse schläft nie. Das Böse schläft nie. So sieht's aus. Ja, hier ist der Raucherbalkon in einer Alleinunterhaltung. Aber was mich jetzt ganz brennend heiß interessiert. In einem Late Night Talk. Ja, was mich jetzt ganz brennend heiß interessiert. Ja? Du bist ja eigentlich the Godfather of Snowman. Of Snowman. Liegt bei dir Schnee? Ja, ein bisschen. Ne, ehrlich? Ja, ein bisschen ist liegen geblieben von dem, was jetzt am Wochenende runtergekommen ist. Ich sag mal, nur so 5 Zentimeter auf der Hecke und so auf dem Rasen. Ja. Reicht aber noch nicht für einen Schneemann. Ist noch mehr so ein zarter Hauch. Ja, in Hamburg hat es wohl geschneit heute, habe ich auf Twitter gesehen. Da muss ja richtig was ab runtergegangen sein da. Oh. Also es liegt noch nicht so viel Schnee bei dir. Also man sieht noch die Baugrube, man fällt noch nicht ran. Ja, man sieht sie noch, ja. Das wird wohl nichts mehr werden jetzt. Dieses Jahr glaube ich nicht, dass die da noch fertig werden. Ja, das war so ein Kostenproblem. Also der Klassiker halt. Wer trägt die Kosten? Ja, irgend sowas passiert da gerade. Das ist der eine streitet sich mit dem anderen und wir haben die Baustelle. Aber dann ist halt wie es ist. Egal, brauche ich keinen Schneeräumen. Weil kannst du ja nicht, geht ja gar nicht. Einen wunderschönen guten Abend an den Wolfgang. Hier ist er hin. Ja. Du wolltest mir vorhin noch was zu Ende erzählen. Ich wollte was zu Ende erzählen, aber ich hab's vergessen. Schade. Ach, keine Ahnung. Ja, nee, was wir hatten. Das? Ach ja, nee, ich hatte ja mit Klaus die gerade die Face of Death Folge aufgenommen. Eigentlich war nur wichtig, dass wir eine Jahresschlussfolge von Face of Death machen und dass du der Stargast bist, ne? Du musst also in so einem Bobby Flitter weißen Kostüm kommen und Und dann komme ich mit einer Axt im Kopf. Ja, das ist gut. Jetzt kannst du auch mit Axt im Kopf kommen. Das ist, sieht man im Podcast immer ganz gut. Das ist anständig. Ja, einen Jahresrückblick wollen wir machen, Wolfgang. Da wärst du ja, finde ich spannend. Wärst du herzlich eingeladen, den wollten wir mit Hörerbeteiligung machen, wenn. Ja, gute Idee. Mal alles nochmal ein bisschen durchdiskutieren, was wir so gehabt haben und hoffentlich kommt Flipsi auch. Ja, mal Flipsi mal anschreiben, ob es in der Lage ist, ein Mikrofon in ihren Computer zu stecken und dieses Teamspeak hier anzukurbeln. Das weiß ich gar nicht. Ist ja auch aber so eine treue Hörerin. Ja, das lässt sich herausfinden. Ja, und vor allem auch, die schreibt auch immer Kommentare. Also das ist wirklich auch ganz, ganz großartig. Das ist ja, schön. Ich bin ja eher schreibfaul. Ja, habe ich gesehen. 3 Stück diesmal. Ja, oder 4. 2, 2, 2. 2, 2. Nee, 3, stimmt, hast 3. Recht. Ich meine 3. Du hast 2-mal kommentiert und 1-mal Rätsel gelöst, wenn ich das richtig habe. Ja, Ausnahmesituation, nur weil ich durch die Sache von Hatti da so intensiv mit Verwesung mich beschäftigt habe. Das war total spannend. Ja, cool. Das ist ja Sinn und Zweck. Also ich finde das ja toll, dass ihr da so viel Spaß dran habt. Auch dann haben wir. Dann machen wir es richtig. Das ist gut zu wissen. Hatte ich, was ich vorhin noch sagen wollte, den Fall, den ich vorgeschlagen habe, den müsst ihr natürlich nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Das war jetzt nur, das würde ich nur einfach einen Vorschlag. Nee, das ist alles okay. Also ich warte immer noch auf den Tag, dass ich mich mit Wolfgang in Göttingen am Gänselied treffe. und sage, so Wolfgang, pass auf, wir gehen jetzt ein Bierchen trinken und dann haben wir einen Termin in der Gerichtsmedizin und gucken uns ein paar Leichen an. Oh ja, bin ich dabei. Ich weiß. Aber wie ist es eigentlich bei dir bei Silvester? Du bist ja nun auch, sagt man Feuerwerker? Ja, Pyrotechniker ist der offizielle Bezeichnung. Hast du Silvester frei oder musst du da irgendwas auf den Kopf stellen? Musst du da irgendwas nee, machen? Ich bin in Krebeck, hab da ein Feuerwerk zu schießen. Silvester? Hm. Ja, wie leider. Sonst? Also Krebeck ist bei uns, also so ein richtig großes um 0 Uhr? Ja, um wahrscheinlich so 11:45. Ja, so riesig ist es nicht. Es ist für den 50. Geburtstag. Also es ist jetzt nicht, der Platz ist da nicht so gigantisch, aber halt normales. Also du könntest natürlich auch ein Feuerwerk abschießen für Leute, die alleingelassen werden, wo Frau, Kind, Familie einfach mal nach Borkum fahren und sagen, komm, bei uns liegt Schnee, du kleiner lieber Gérard, du bist ganz alleine. Und dann kannst du mal sagen, hier Gérard, wir haben Feuerwerk für dich. Hallo Gérard. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Du könntest natürlich auch mit Rammstein auf Tour gehen. Du wirst nicht glauben, war ich ja? schon. Warst du schon? So, jetzt bin ich neidisch. Ja, also nicht auf Tour, aber ich war einmal dabei, wo die auch gespielt haben und da haben wir auch teilweise bei einer anderen Band ein Bühnenfeuerwerk gemacht. Also, die sind ja angeblich allesamt, haben die so einen Pyrotechnikschein auch machen müssen für das, was sie auf der Bühne betreiben. Da habe ich mal gelesen in der Bio. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt alle, aber der wie heißt der Tim, ne? Der Sänger. Ja. Pritloff. Ja. Ja, der Sänger auf jeden Fall und ich glaube fast alle, nur der Schlagzeuger nicht, weil der, aber die anderen, die basteln ja alle irgendwas, da brennen ja Mikrofonstative oder Gitarren und ich glaube, die mussten alle irgendwie so einen Schein machen dafür. Oh ja, denke ich schon. Ja. Ich habe auch den Bühnenpyro von denen, die haben ja immer einen dabei auch mal getroffen, so ein Stammpyrotechnik, ist auch ein ganz netter Kerl. Mhm. Ach, das wäre ja auch mal cool, da mal hinter die Kulissen zu schauen, wie sowas funktioniert. Die sind ja schon ganz schön bekloppt mit ihrem Zeug teilweise, ne? Was sie da so sich einfallen lassen. Also ich durfte bei Wolfgang schon mal auf dem Pad umherdrücken. Ich durfte schon mal so eine Trockenwasserübung machen. Sagte, hier ja, musst so du drücken. Ja, aber ein so ein China-Böller mal zünden, oder? Also nach dem, was ich weiß, ist wegen Rammstein der Preis für Lycopodium extrem angeschrieben, weil die wohl die halbe Weltproduktion jedes Jahr aufkaufen oder so für ihre Shows da. Ich habe die mal gesehen hier in München im Olympiastadion. Die sollten eigentlich Die sollten im Stadion spielen. Und dann hat der Veranstalter irgendwie blöd rumgemacht wegen Wetter, keine Ahnung. Und dann sind die mit den ganzen Klamotte, die sie hatten fürs Stadion, sind die in die Olympiahalle gezogen und haben das komplett abgefackelt da. Ich habe gesessen relativ weit hinten in der Olympiahalle auf dem Rang und es war jedes Mal schön warm, wenn vorne irgendwas gezündet hat auf der Bühne. Das war unglaublich. Und das Feuerwerk war sogar noch lauter als die Musik und die Musik war schon laut. Also das ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Also die mal live zu sehen, muss ich echt sagen, ganz großes Kino. Ich werde dir mal einen Link zukommen lassen von einem Feuerwerk vom Wolfgang. Das war ein Geocaching-Event und das war das allererste Feuerwerk, was ich gesehen habe, was sowas von synchron zur Musik war, das war ganz großes Kino. Und ich kann mich noch erinnern, Wolfgang rief mich eine Woche später und sagte, Mensch, Hatti, bist du zu Hause? Ich sage, ja. Da sagt er, du, komm mal zu Burg in Nörten-Hardenberg, da ist eine Hochzeit. Ich fackel das gleiche Programm nochmal ab wie in Koblenz. Das war eine Veranstaltung in Koblenz und da habe ich mir das nochmal angeguckt. Und das war da genauso synchron. Wolfgang muss mir mal helfen. Das war einmal, du hast Thunderstruck von Dings gehabt, von hier, wie heißt dieser komische Teufelsgeiger? AC/DC. Nee. Ja, aber es war die gespielte Version von David Garrett. David Garrett. Und was war das noch? Das war 9 Million Bicycles von Katie Melua. Ja, genau. Also das schicke ich dir mal, das war am wie heißt das Dreiländer? Nee, wie heißt das nicht Dreiländer? Wie heißt das Deutsches Eck heißt das in Koblenz, ne? Ja, genau, damals. Deutsches Eck klingt wie so eine Kneipe im Ruhrpott. Ja, hab ich auch immer gedacht. Ja, genau. So irgendwo auf Schalke. Komm, geh mal noch ins deutsche Eck hier, noch so ein Köpi trinken. Ich glaube, das darfst du den Leuten in Koblenz nicht sagen. Ich glaube, die sind böse. Hatten wir hier auch so eine Kneipe, die ist, glaube ich, Dortmunder D-Zug oder so in Göttingen. Das war so eine richtige Spelunke. Du liebes Lieschen. Nee, aber das hat mir echt gefallen, weil da habe ich echt ein Feuerwerk gesehen, wo, wenn es Bumm gemacht hat, hat es auch Bumm bei der Musik gemacht. Das, aber ich glaube, das ist ja die hohe Kunst an der ganzen Geschichte, oder? Weil nur ein Feuerzeug dran halten kann ja jeder, oder? Wie also sieht das aus? Ja, ist schon schön, ja. Ja. Also meistens, also wenn ich irgendwelche Feuerwerk sehe oder so, die sind irgendwie mit klassischer Musik untermalt und bla bla bla und das passt irgendwie nicht. Aber so Thunderstruck und das war schon wirklich alles echt synchron, wo ich gesagt habe, so, okay, so stelle ich mir das vor. Feuerwerk, es macht Bumm und dann macht's Bumm. So stelle ich mir das vor. Ja, wo sind denn die Großen hier? Die Night of the Proms oder irgendwas, wenn die draußen sind, oder? Die haben auch immer Feuerwerk passend. Hannover Festival ist super und Berlin Pyronale sind beides klasse Events. Ich wollte gerade sagen, Hannover, Herrenhäuser Gärten ist doch mal Meisterschaften, ne? Unbedingt mal hingehen, ja. Ja, soll ja immer irgendwie immer ziemlich cool sein. Gera, kannst du auch Feuerwerk? Nee, ich finde das nur schön anzugucken. Gera kann nur Bohnensuppe und Feuerwerk. Ja, aber dann hast du hier aber Knallerlohne Hütte. Kannst auch anzünden. Reicht so weit, dass meine Frau dann freiwillig nach Borkum auswandert. Man muss ja sagen, ich hab mit Gerard von gesprochen. Also Gerard ist so richtig Papa. Ich glaube, Gerard ist so richtig traurig. Der ist so richtig allein, ne? Also ganz ehrlich, bei der Frau ist es nicht ganz so schlimm. Vermisse ich zwar auch, aber das ist nicht ganz so schlimm. Aber die Tochter, das tut mir richtig in der Seele. Scheiß auf die Alte, aber das Kind muss her. Ja, so ungefähr, ja. Zwar blöd gesagt, aber das Kind vermisse ich am meisten. Ich glaube, bei Klaus ist es völlig egal, ob er hat Internet. Nö, so kann man das pauschal auch nicht sagen. Ich habe ja drei insgesamt jetzt. Ich meine, ich bin auch mal froh, wenn ich die mal einen Tag nicht sehe. Aber wenn ich beim Girard ist ja so, das ist auf länger da mit Kur, das ist schon eine harte Nummer. Da kann ich schon verstehen, dass man sagt, naja, das wird mir dann schon lang. Wie lange bist du denn alleine? Bis nächste Woche Freitag noch, dann sind 3 Wochen um. Klaus, hilf mir mal. Ja, immer gerne, wenn ich kann. Hüftkorrektur? Kann es sein, dass übermorgen bei uns die Lampe angeht in der Telegram-Gruppe? Morgen ist Einsendeschluss Pottwichteln und übermorgen kann schon sein, dass wir... Ja, das weiß ich. Ich glaube, also erstmal ist Folgendes, also heute ist Einsendeschluss. Heute haben wir den, ich habe kein genaues Datum, den 8. haben wir, 8.11.2016, richtig? Ja. Heute ist Einsendeschluss. Ich kann mich erinnern, dass sie auch noch so einen Tag Puffer gegeben haben, das letzte Jahr auch, wenn da noch einer hinterherzieht. Und dann müssen die ja erstmal da ihre dressierten Affen das alles auswürfeln lassen. Wer jetzt mit wem? Und was ich mir gar nicht einfach vorstelle, weil alleine was wir als Balkon schon als Ausschlusskriterium drin haben, wir machen mit, aber der und der nicht, weil die machen selber noch mit. Und das wird bei anderen ja auch so sein. Und ich schätze mal, die werden so doch da wahrscheinlich noch kann ich nicht sagen, 3-4 Tage brauchen. Aber ich denke mal, spätestens nächste Woche Montag werden wir wohl genaueres wissen. Was wir natürlich aber überhaupt gar nicht dann erzählen dürfen. Ja, aber Stillschweigen angesagt. Als Raucherbalkon müssen wir uns schon mal entschuldigen. Also wir haben schon die Creme de la Creme der Podcast-Community. Ja, wir haben da schon eine schöne kleine Truppe zusammen. Da denke ich mal, sind wir gut aufgestellt. Freue ich mich schon drauf. Ich meine, das wird gut, Spaß. Drei Leute sind nicht unbekannt. Also das bin ich, das ist der Klaus und das ist Gerard. Und die anderen sind auch nicht unbekannt, aber bei drei Leuten ist es arschklar, dass wir dabei sind. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, gut, also Klaus und ich sind für die Comedy unterwegs. Wir haben Technik-Podcaster dabei, wir haben Wissenschafts- bisschen, ja, wir haben schon Leute, also wir haben schon Leute, die Ahnung haben und so. Oh. Gut, Gérard ist halt für diesen, sollten uns irgendwelche sexistischen Sachen, so Pornocast über den Weg laufen, da ist Gérard für am Start. Ja, herzlich willkommen, ich bin der Dr. Sommer des Internets, ja, super. Ja, genau. Fragen Sie Dr. Gérard. Ja. Ah, da lassen wir uns überraschen. Das ist total lustig. Aber es sind gar nicht, sind es überhaupt 50 geworden? Den letzten Stand, den ich habe, sind es 43. Jetzt bin ich gespannt, 43 durch 2, wenn jeder ein, lässt sich nicht rechnen. Ich bin gespannt, wie das gehandhabt wird. Wir machen 2. Also wir nehmen 2. Super, genau. Ja, aber ich habe auch den aktuellen Stand noch nicht. Ich meine, ich bin ja parallel dabei, wieder so ein OPML-Datei zusammenzustellen, dass man sich die alle in den Podcatcher oder in einen, wie ich ja immer empfehle, in einen separaten Podcatcher zieht, dass man die dann alle zusammen hat. Die Feeds. Ich sehe gerade. Und da bin ich bei 43. Ich sehe gerade, der Urbi war es da. Der hat leider sein Mikro aus. Der könnte das mal anstellen, weil den würde ich gerne mal was fragen, weil der nimmt nämlich teil. Die nehmen auch teil. Mit dem Geo-Gedöns, oder? Ja, das ist ein Geocaching-Podcast. Und mich würde ja mal interessieren, macht man sich da im Vorfeld Gedanken? Guckt man sich die Podcasts an? Also ich habe auch einen Geocaching-Podcast und ich habe da Angst vor. Ich will meinen 3 oder 4 Leuten, also Leni zähle ich mir, ich will den nicht Schlimmes machen, aber ich stelle mir vor, wir nehmen mit der Cache-Frequenz dran teil und ich muss mit Gérard, Björn, Leni muss den Proton-Podcast machen. Das geht gar nicht. Das wird lustig. Guten Abend. Der Herr Urbiwan. Ja. Jetzt kann man ja mal so einen Außenstehenden fragen. Also wir vom Raucherbalkon, wir sind ja gut gerüstet. Wir haben uns ja extra Leute eingeladen, die alles können. Aber du bist ja mit dem Palk, mit dem Geo-Gedöns angemeldet. Und ihr wisst schon, ihr müsst dann euch einen zugelosten Podcast dann, Der Palk hat mich damit überrannt, der wollte das unbedingt machen. Okay. Und wir stellen uns vorher, glaube ich, darauf ein, also ich werde dann auch den Cast noch vorher hören, den wir stellen müssen, sozusagen. Es macht Sinn, also... Also wenn er zum Beispiel hier, wie heißen die dreibeinigen Babylon-Herrscher, 5er da, du musst alle Staffeln gucken. Aber Babylon 5 kriegt ja der Raucherbalkon, hat Klaus gesagt. Das ist gecheatet. Ich will den Bierprobier-Podcast. Ja, das wäre das Geilste überhaupt. Ach, ja, ne? Eine Folge geht 10 Minuten, die kriegen ihre längste Folge. Ja, da würde ich auch mitmachen. Ja, aber nee, ihr habt euch da schon Gedanken gemacht, also ihr wisst schon. Ja, definitiv. Also der Palk hat sich Gedanken gemacht und hat mich einfach mit reingezogen und ich denke, das Ding rocken wir auch. Also wir haben jetzt so viel Highlife mitgemacht, das schaffen wir auch. Okay. Also ich denke schon, da sind ein paar Kracher dabei, aber ich denke mal, dass das doch gut über die Bühne zu schaffen ist, hat man da was Schönes zusammenstellt. Ja, Gérard, sag mal, hast du auf die Liste geschaut, wer alles dabei ist? Hast du jemanden, wo du sagst, oh, da wäre ich jetzt wackelig mit? Golf-Podcast, definitiv. Ja, ich auch. Hast du den mal angehört, den Golf-Podcast? Ich habe da mal reingehört, ja, aber das ist so gar nicht meine Welt. Das ist ja auch mehr so, also die Folgen, die ich gehört habe, ist ja viel auf diesen Plätzen quasi, so live. Ja. Minigolf ist ja auch Golf. Ja, okay. Also ich habe da schon einen Plan, sollte das passieren. Jetzt wurde dieses Bild meiner Gehirne auch anzurattern. Ja, das ja. Ist gut. Also, Minigolf hat schon jeder gespielt hier wahrscheinlich, oder? Ja, und Bernhard Langer kenne ich auch. Süßte, also dann ein bisschen was mit Tiger Woods und seinen Frauengeschichten, da kriegen wir locker was zusammen. Alter, ist ja total geil, wir kriegen doch was mit Vögeln, cool. Also, dann empfehle ich euch doch das Sexvergnügen, ne? Das bitte was? Das Sexvergnügen würde ich euch dann empfehlen. Die ja, aber die sind nicht dabei. Die nehmen leider nicht. Sind die nicht dabei. Weil den möchte ich nicht nachstellen. Also, das kriege ich nicht hin. Da sitze ich hier, werd rot und bin still. Ja, du knackst übrigens gerade mit deinem Mikro. Keine Ahnung, was das macht. Oh, okay. Das Sexvergnügen hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wann ist das Vergnügen? Also, oh Gott, was will also ich, ja, jetzt ist besser. Also ich höre das Sexvergnügen, seitdem mir der Martin vom Metacast das empfohlen hat oder so. Und ja, sie haben so ein paar spezielle Folgen, wo ich so denke, so, okay, jetzt die aktuelle Folge ist, glaube ich, ich weiß, Gerard, hörst du das? Nein, habe ich keine einzige Folge bisher von gehört. Ist auf jeden Fall, also gefällt mir besser als Silke Hanke. Ich weiß, Klaus, hörst du das? Sexvergnügen? Nee, ne? Hallo. Ich höre nicht, ich mache. ich bin raus. Ein bisschen Spaß muss sein. Nein, also ja. Okay. Nee, aber. Was, der Obi-Wan wollte was zu dem Thema sagen. Ja, sprich. Na, ich habe, Hatti hat das mal angesprochen und seitdem habe ich mal reingehört. Da ja, aktuell ist jetzt One Night Stand, ne? Ja. Ja, das war die One Night Stand Folge und, also ich finde die beiden Mädels, ja gut, sie reden frei nach Schnauze, das sind so Kumpeltypen, das sind so, ich sag mal, zwei Mädels, die ich meine, es ist der zweiterfolgreichste Podcast in Deutschland, also Sexvergnügen, das dürft ihr nicht vergessen, nach Fest und Flauschig beim Böhmermann und Schulz ist das der zweiterfolgreichste Podcast. Sex Sells, es ist schon manchmal unter der Gürtellinie, aber das sind so zwei Mädels, also ich glaube, wenn ich die treffen würde, das sind auch so, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Urbjörn, das sind so Kumpeltypen, na klar, die haben zwar nur Vögel in der Birne, aber also der Podcast ist gut, der ist super. Also ich mit denen kannst du, glaube ich, Pferde stehlen, die nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Ganz genau. Klar, sicherlich haben die ihre Vorstellung, wie das so sein soll. Und ich meine, bei den One-Night-Stands, also sie erzählt davon so einem kleinen Italiener, der nach 10 Minuten seinen Orgasmus hatte. Die nächste erzählt so, na ja, ich muss erstmal was trinken, ich muss ihn erstmal kennenlernen. Und ja, Gérard, hör dir den Podcast an, der wird dir gefallen. Der ist echt gut. Der Raucherbalkon ist nicht explizit. Und ich warum nicht? Mich erstmal, ich gerne rauchen. Ja, was ich habe weder Ficken, Blasen und habe ich alles nicht gesagt. Ist schön, dass du das nicht gesagt hast. Das freut mich. Ist ganz schön. Ich werde die Adresse im Impressum ändern jetzt gleich. Weil ich habe ja Post bekommen mit einer Tasse drin und da steht ja eine Adresse drauf als Absender. Die kann ich ja jetzt schön in das Impressum reintipseln. Also, wenn ihr alle nicht jung und verdorben sein wollt, dann ja, hört nicht Sexvergnügen, dann nein, hört das, dann hört das Podcast Versuchslabor. Das ist der Opa, der mit Liebe nicht klarkommt, der mit der Pot-Liebe nicht klarkommt, der hat mit Pot-Love überhaupt nichts an der Birne. Und Also ich habe mir das jetzt mal angehört und habe mir das mal Zunge zergehen lassen und habe mich gefragt, so Klaus, Alter, was du da redest, ist völliger Stuss. Das kann ich gut, da bin ich für bekannt. Gib mir bitte dein Passwort für iTunes, ich leite dir dein verkacktes, du hast ja nur so ein RSS-Feed-Problem gehabt mit Podlove, ich stell dir das ein, also der Typ, der das, weil du hast bei iTunes wirklich die Möglichkeit, kannst sagen, so, das ist mein alter RSS-Feed und das ist jetzt mein neuer RSS-Feed. Buff. Ich hab das Passwort für iTunes nicht. Ach so, okay. Weil hat Gerard das? Nein, das hat jemand anders für mich gemacht und mit dem muss ich mich nochmal unterhalten. Aber muss ich mich gar nicht unterhalten. Ich habe ja gesagt, es bleibt alles, wie es ist. Passt alles. Rock'n'Roll. Podlove, machen wir andermal. Nee, das machst du bitte nicht mehr. Ich habe ja im Vorfeld, wie ich gehört habe, wie du sagtest, naja, vielleicht mache ich jetzt noch ein anderes Podcast-Projekt und so und das Labor stirbt. Ich sagte so, Alter, merkst du die Einschläge noch? Ich meine, du bist doch die erste Anlaufstelle für die verlorenen Seelen, so wie Gérard jetzt zum Beispiel. Gérard allein zu Hause, Familie ist weg. Also, Du bist das Auffangbecken für die Strohwitwer der Podcast-Community. Ja. Also alle, die am Ende sind, also Gérard ist kurz vor der Nadel und sagt so. Nein, ja, reden wir weiter. Klaus, mal gucken, wo es hingeht. Ja, und, danke. Und da habe ich und da Und dann hast du mir so gesagt, so, na ja, anderes Projekt. Ich habe da schon so eine Idee im Kopf. Ich denke, was hast du denn für Ideen im Kopf? Ich meine, die Idee mit Face of Death, das habe ich dir in eine Birne gesetzt, weil ich einen Menschen gesucht habe, den sonst keiner mag. Ja, ich lieg auch jeden Morgen auf Knien. Ich hab ja so ernsthaft so überlegt bei Face of Death, du musst irgendwie so ein Workflow haben, so du musst dann soziales Arrangement musst du so irgendwie so zeigen, so Klaus auf der Straße an der S-Bahn weint, ja. und so und dann musst du noch ein ansprechendes Thema haben, dachte ich so, ja, mysteriöse Kriminalfälle ist super und so, und wie du mir dann halt erzählt hast, so das Podcast Versuchslabor, ja, das lasse ich einschlafen, das stirbt. Da habe ich so gedacht, so, nee, das kann ja nicht sein. Jeder, der in irgendeiner Weise in die Community rein möchte, kommt ja irgendwann aufs Podcast Versuchslabor. Du hast ja auch immer noch nie verraten, also ich meine, du retweetest oder empfiehlst ja jeden aktuellen neuen Deppen-Podcast. Da kommt einer an und sagt so, hallo, ich bin Horst aus Gelsenkirchen. Ich habe jetzt einen Podcast und ich erzähle jetzt was von jeden Tag von wie macht man den besten Döner. Und dann sagst du, Klaus, geil, neuer Podcast. Ich bin hier die eierlegende Wollmilchsau. Ich empfehle für euch, zack hier, ihr müsst jetzt hier diesen Podcast abonnieren. Wie kommen die Leute an dich ran? Das würde mich ja immer noch mal interessieren. Über Twitter. Die schreiben mich an. Okay. Meist. Ja, meistens so, dass die mir erstmal folgen und dann steht meistens immer schon direkt so der Podcast-Feed mit drin. Ich muss aber sagen, also jeden Deppen empfehle ich jetzt nicht, so kann ich das nicht stehen lassen, sondern das, was ich da rumschicke, da habe ich zumindest von jedem mindestens zwei Folgen gehört und zwar immer die Null-Folge, wenn es eine gibt, und die aktuelle. Vorher geht hier bei mir nichts raus. Ja, und das wolltest du sterben lassen? Das heißt nicht, das hat ja mit dem Versuchslabor nichts zu tun. Ja, aber das ist ja eine Tätigkeit, die kannst du ja auch ohne eigenen Podcast machen. Die kannst du ohne eigenen Podcast wahrscheinlich sogar noch viel besser machen, weil du dann irgendwie nicht so dieses Ding hast, irgendwie, ja, was weiß ich, Vetternwirtschaft oder irgendwas oder Gesums letztendlich, ne? Weil wir haben diese Spielchen ja in der Podcast-Szene oft. Dieses empfiehlst du meinen Podcast, empfehle ich deinen. Was ich aber überhaupt nicht will. Also das Labor ist für mich ein Spaß. Und wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr dran habe, dann stirbt das Ding. Das geht ratzfatz. Also ich werde es nicht aus dem Netz nehmen, aber da kommt halt einfach nichts mehr. Bis einer schreit. Wenn keiner schreit, umso besser. Ich bin der Erste, der schreit. Und der Zweite, der schreit, ist Gerard. Ah, ne. So, wir sind ja auch anderweitig präsent letztendlich. Wir haben ja den Balkon, den ich persönlich eigentlich viel spannender finde letztendlich als Projekt oder als Versuch auch. Ich will jetzt nicht Raucherbalkon, Versuchslabor sagen, aber das ist ja eigentlich der Versuch hier vor allem. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir so sehr, sehr lange keine Hörer mehr hatten, die auch mal mitgeredet haben hier. Wir sind jetzt doch wieder so ein elitäres Ding geworden, ein Stück weit. Weißt du, wie ich meine? Ja, guck da oben, ja. Da, guck mal oben auf dem Flur. Der Breitbacher. Ja, ist auch Podcaster mittlerweile. Ja. Wenn das also, ich habe gerade eine Nachricht auf mein Handy gekriegt. Ich lache mich gerade total kaputt. eBay Kleinanzeigen kennt ja jeder. Und ich habe ja jahrelang in einer Diskothek gearbeitet und ich habe hier noch zwei Technics-Plattenspieler stehen, die nennen sich SL 1210 MK2. Wenn du den Plattenspieler heutzutage neu kaufst, der kostet über 1000 Euro. Einer, wohlgemerkt. Okay. Und ich habe noch einen hier stehen, ich habe noch zwei hier stehen, die sind gebraucht. Und ich habe jetzt einen bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt für 500 Euro. Gebraucht. So. Und auf diesem Plattenspieler ist eine Filzauflage, die nennt sich in den Diskotheken oder DJ-Kreisen Slip Map. Mhm. Da liegt die Platte drauf und dann, wenn du die Hand drauf hältst, dann dreht sich der Plattenteller unter dem Slip Map noch, weil du musst die Platten dann irgendwann in der Diskothek auch loslassen, um zu mixen, um ganz einfach das zu erklären. So, jetzt kriege ich eine Nachricht hier bei eBay Kleinanzeigen. Moin, ich würde gerne die Slip Map kaufen. Ich habe aber lediglich die Plattenspiele angeboten. Gut, die Slipmap ist drauf, Foto ist drauf. Und ich weiß nicht, was soll ich dem antworten? Der will nur diese Filzauflage kaufen, nicht den Plattenspieler. Das ist ja, so kein Problem. Was hast du denn drinstehen? 500 Euro. Ja, die Filzauflage kostet 550 plus Porto. Ist halt blöd gelaufen. Ja, verkaufe ich den Plattenspieler, kann ich die Filzauflage runternehmen. Ohne das Ding kannst du den restlichen Plattenspieler auch nicht mehr weiterverkaufen, oder wie? Ja, sicherlich kannst du das Slipmap. Kann sich jeder kaufen. Also Slipmaps habe ich hier 10 Stück hier rumflattern oder so. Die habe ich einfach nur auf dem Foto mit drauf geballert. Das lustig, ich überlege, ob ich ihn schreibe, das ist genauso, als wenn ich eine Schaufensterpuppe verkaufe mit Klamotten und er will nur den Slip haben. Ja, sorry, ist genau das Gleiche. Ja. Das macht mir gerade Angst. Der Slip was oder die Schaufensterputze? Der Slip putze. oder die Slipmap? Nee, gerade, dass man eine Schaufensterpuppe verkauft, dafür müsste man ja eine zu Hause haben. Warum? Das war jetzt nur mal so eine Idee. Also warum nicht? Okay, Girard. Stimmt, hier steht auch eine. Girard, für dich ganz einfach, du als alter Automechaniker, du stellst deinen alten, mein Ford Fiesta habe ich ja hochgejagt, kommt in der nächsten Hörspitzenfolge. Du stellst... Du stellst dein Auto bei eBay rein und sagst so, hier, alter Ford Fiesta verkaufe ich, TÜV 2 Jahre neu, 1000 Euro. So, und dann schreibt dich einer an, ich möchte nur die Radkappe haben. Ist genau das Gleiche. Ich möchte nur die Radkappe haben, aber nicht das Auto. Ja, was machst du denn dann? Preis stimmt. Ja, machst du wie Klaus, verkaufst Auto, die Radkappe kannst du abbauen, Auto kannst du wegschmeißen. Das ganze Auto ist die Radkappe dran. Das ist ganz easy. So, ich begrüße mal hier in der Runde den Jens Breitenbacher. Hallo, bist du sprachbereit? Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hört mich. Guten Abend. Ja, sehr gut, einen wunderschönen. So, einmal auf dem Balkon, das finde ich ja toll. Ja, das erste Mal. Oh, beim ersten Mal tut's noch weh. Genau. Und wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Ja, bestens. Heute viel Schnee bei uns. Das erste Mal mit dem Firmenauto am Berg gestanden. War schon ganz nett. Welche Ecke kommst du weg, dass wir das einbauen? Wir hatten das Thema Schnee vorhin schon mal hier, wie es denn so ausschaut. Bei uns in Bayern ist noch wenig im Moment, also da, wo ich wohne. Ja, ich bin hier Thüringer Wald und musste heute über den Kamm. Also von Süd nach Nordthüringen und so beim Rennsteig, das ist der Kamm, ist halt ein Höhenweg. Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie liegt da? Was ist da? Gummistiefel schon angesagt oder was? Nee, aber so 10 Zentimeter waren es dann schon, aber die Straßen waren halt dann vereist, auch durch ständige Drauffahren und der Winterdienst kam etwas später und da war nicht gleich alles frei, ne? Ah. Kann ich schon mal sehen. Gerard, bei dir war kein Schnee, oder? Aachen, was ist da? Sache? Nö, hier ist gar kein Schnee. Aber in Borkum, wo meine Frau ist, da schneit's auch. Borkum? Schau mal einer, guck. Hier wird das wahrscheinlich nur beim Matsche bleiben, so wie jedes Jahr. Genau, ist der Regen kälter. Ja, genau das. Ja, gut. So, hast du jetzt den Plattenspieler verkauft, oder was? Nee, ich gucke gerade, wo die Schaufensterpuppe steht. Ach so. Ich habe hier eine im Schlafzimmer stehen. Soll ich sie dir schicken? Du hast eine Schaufensterpuppe im Schlafzimmer stehen? Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit meiner Frau nicht? Die Frage müsste ich mir mal herstellen. Keine Ahnung. Weiblich oder männlich? Ja, nee, die haben diese typische Mattel-Beule. Kennst du die? Die geilste, Barbie, der geilste Barbie Folge, und Ken. Der geilste Folgentitel, Mattel-Beule. Was ist bitte eine Mattel-Beule? Ja, das, was die Barbie-Puppen und Kens immer haben, die haben auch keine Geschlechtsmerkmale, die haben einfach nur Beulen unten drin. Mattel-Beule. Oh, da hat die was gelernt heute wieder. Aber das ist immer das Schöne am Podcast. Egal, was ich höre, also was die Leute, du kommst ja irgendwann auf irgendwelche Namen, also Wir haben ja in der letzten Raucherbalkon-Folge, ich weiß nicht, hast du schon gehört, Gerard? Nee, die habe ich noch nicht zwischen gehabt. Ja, Klaus und ich, wir hatten Spaß mit Woodstock. Ach so, die kann auch noch keiner gehört haben, die ist noch nicht veröffentlicht. Ach, scheiße. Die kommt ja erst noch. Die da kommt's, ja. Die letzte aktuelle, jetzt Stand heute, wo wir gerade aufnehmen, ist das mit den Gallensteinen in Alkohol. Das kennt Gerard sich aus. Ja, da war ich ja dabei. Ja, da warst du dabei. Ja, genau. Die andere kommt jetzt die Tage, dann hauen wir die mal raus. So, ich lade jetzt in meine Dropbox die durchaus vorne gejagte Face of Death Folge. Oh, Bauer sucht Frau. Ja, ist so. Ich war gerade auf dem Klo. Der Breitenbacher hat Stimme, ja? Also der kann sprechen? Ja. Ah, okay, alles klar. Ich musste mal pinkel gehen, aber ich wollte das nicht. Ich habe einen Podcast gehört heute. Da ist irgendwie einer, der ist echt schiffen gegangen während des Podcastens. Und hat dann hinterher noch erzählt, oh, ich habe mir so ein paar Audio-CDs bestellt. Das habe ich auch gehört. Was für eine Frechheit. Der verkauft es auch für dumm, ne? Alter, der ist pissen gegangen. Der ist schiffen gegangen aufs Klo, der Typ. Und hat dann hinterher erzählt, ja, ich habe hier so Soundeffekt-CDs mir bestellt und so ein ganz Gedönse. Ja, die Leute wollen auch mal viel Atmo haben in einem Podcast. Ja, das stimmt ja auch. Ich meine, wegen mir kann auch kacken gehen. Also, das mit dem Pinkeln, das nimmt ihn ja auch keiner ab oder so. Hast du ihn auch gehört, Klaus? Ich müsste mal gucken, mein Podcatcher, was war. Hast du gehört? Hallo? Hat er das Mikrofon mitgenommen? Mach mal weiter, ich bin gespannt. Aber das war wenigstens GEMA-frei. Ja, das habe ich auch gehört. Wir pinkeln ab sofort GEMA-frei. Das kann auch nicht jeder. Jo. mehr dazu in der nächsten Folge vom Raucherbalkon. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.